Gesicht, ein Brief ohne Siegel, eine Dusche im Licht. Hör auf, dich zu sorgen, gestern ist lang vorbei, und geh deinen Weg, wohin es auch geht, und bleibe dir treu. Keine einsamen Tage, keine einsame Nacht, stell dich nicht mehr in Frage, fühl dich stets angelacht. Hör auf, dich zu sorgen, gestern ist lang vorbei, und geh deinen Weg, wohin es auch geht, und bleibe dir treu. Genieße den Frieden, genieße dein Glück, und lass dich nicht ermüden, denn es gibt kein Zurück. Fühl dein Blut in den Adern und spür nach, du bist frei. Lebe dich aus, ey, sei stolz darauf und bleibe dir treu. Come on. Auf dich zu sorgen, gestern ist lang vorbei, und geh deinen Weg, wohin es auch geht.